Johanna der Schlachthöfe zur Ursendung. Diese war zugleich auch Uraufführung, da politische Widerstände die Inszenierung auf einer deutschen Bühne verhinderten. Als kritisches Modell der ökonomischen und sozialen Abläufe im Kapitalismus, zugleich als parodistische Abrechnung mit dem klassischen deutschen Drama, stieß es auf die heftige Ablehnung der konservativen, linientreuen Presse. Der mutige Regisseur Alfred Braun bezahlte seinen Einsatz für Brecht 1933 mit Inhaftierung und Konzentrationslager. Es wird einmal zu den denkwürdigsten, aber unrühmlichsten Merkmalen in der Kulturgeschichte unserer Zeit gehören, dass das Theater die Vermittlung eines der größten und bedeutendsten Dramen der Epoche dem Rundfunk überlassen musste, so schrieb der Berliner Börsenkurier nach der Ausstrahlung. Erst 1959 kam es durch Gustav Gründgens auf die Bühne des Hamburger Schauspielhauses. Die auf einem alten Schallplattensatz überlieferte Rundfunkaufnahme war zunächst in falscher Szenenreihenfolge gespielt worden. Erst die Kölner Literaturwissenschaftlerin Sibylle Bohlig hat aufgrund ihrer Recherchen diese korrigierte, dem Original entsprechende Fassung erstellt. Hören Sie nun die heilige Johanna der Schlachthöfe. Hörspiel nach dem Theaterstück von Bertolt Brecht. Mitwirkende sind unter anderem Fritz Kortner, Carola Neher, Helene Weigel und Ernst Busch. Um dem Jammer der Schlachthöfe Trost zu spenden, verlassen die schwarzen Strohhüte ihr Missionshaus. An ihrer Spitze Johanna Dark. In finsterer Zeit, blutiger Verwirrung, verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür, entmenschter Menschheit, wo nicht mehr aufhören wollen in unseren Städten die Unruhen, in solche Welt, gleichend einem Schlachthaus, herbeigerufen durch das Gerücht drohender Gewalttat, damit nicht rohe Gewalt des kurzsichtigen Volkes verschlage das eigene Handwerkszeug und zertrample den eigenen Brotkorb, wollen wir wieder einführen Gott. Wenig berühmt nur mehr, fast schon berüchtigt, nicht mehr zugelassen an den Städten des wirklichen Lebens, aber einzige Rettung. Drum haben wir uns entschlossen, für ihn die Trommel zu rühren, auf dass er Fuß fasse in den Quartieren des Elends und seine Stimme erschalle auf den Schlachthöfen. Und dies, unser Unternehmen, ist sicher das letzte seiner Art. Letzter Versuch also, ihn noch einmal aufzurichten in zerfallender Welt. Und zwar unter den Untersten. Der Pound Mauler verlässt die Viehbörse. Umringt von Fleischkönigen, wird er von Johanna Dark gestellt. Pierpont Mauler verspürt den Hauch einer anderen Welt. Verdammte Zeiten! Verwüstet liegt der Markt und überschwemmt von Ware. Der Handel, der so blühend war, liegt brach. Und raufend um den längst verstopften Markt verdarben wir die Preise selbst uns unterbieten. So zerstampften Büffel im Kampf um Gras das Gras, um das sie kämpfen. Herr Mauler, da sind einige, die mit Ihnen sprechen wollen. Abgerissenes Pack, was? Neidisch aussehend, was? Und gewalttätig, wie? Ich bin nicht zu sprechen. Es sind ein paar von denen, die man die Soldaten des lieben Gottes nennt. Ich hörte schon von ihnen. Seltsamer Name, des lieben Gottes Soldaten. Aber was wollen die von mir? Sie haben mit ihnen zu sprechen, sagen sie. Gut, sag ihnen, ich will sie sehen. Sag ihnen aber auch, dass sie selbst nicht sagen dürfen, was ich nicht selber frag. Auch Tränen oder Lieder, besonders rührselige, dürfen sie nicht plärren. Sag ihnen noch, am meisten könnte es ihnen nützen, wenn ich den Eindruck hätte, sie seien gutgesinnte Menschen, gegen die nichts vorliegt und die nichts wollen von mir, was ich nicht hab. Und noch was. Sag nicht, dass ich der Mauler bin. Sag der es. Kommt her, ihr Soldaten des lieben Gottes, er will euch sprechen. Aber ihr sollt nichts fragen, sondern nur antworten, wenn er euch fragt. Sie sind der Mauler. Nicht ich bin's, der ist's. Sie sind der Mauler. Nein, der ist's. Sie sind... Wie kennst du mich? Weil du das blutigste Gesicht hast. Du lachst, Lee. Wie viel Geld bekommt ihr für den Tag? 20 Cent. Aber das Essen und die Kleidung. Dünne Kleider, Lee. Und sicher magere Suppen wie? Ja, die Kleider mögen dünn sein und die Suppen nicht fett. Warum, Mauler? Sperrst du die Arbeiter aus? Du sollst nicht fragen. Dass sie arbeiten ohne Verdienst, das ist merkwürdig, ne? Niemals noch hört ich, dass solches vorgefallen wäre, dass einer arbeitet für nichts und ist's nicht leid. Auch finde ich keine Furcht in ihren Augen vor Brückenbogen und Elend. Ihr schwarzen Strohhüte seid seltsame Leute. Ich frage euch nicht, was ihr Besonderes wollt von mir. Ich weiß, man nennt mich den blutigen Mauler, sagt, ich hätte den Lennox um seine Sache gebracht oder dem Cradle, der unter uns ein wenig guter Mensch ist, Ungelegenheiten bereitet. Euch kann ich sagen, das ist nur Geschäftliches und wird euch nicht interessieren. Was anderes aber war's, worüber ich gern eure Ansicht hörte. Ich habe vor, dies blutige Geschäft baldmöglichst aufzugeben, ganz. Neulich nämlich, das wird euch interessieren, sah ich einen Ochsen sterben. Erinnere es, Lifty, wie wir vor Tagen, wir gingen durch den Schlachthof, Abend war es, an unseren neuen Packmaschinen standen. Erinnere es, Lifty, an jenen Ochsen, der blond und groß und stumpf zum Himmel blickend den Streich empfing. Mir war's, als gelte mir. Ach, Mädchen, ach, unser Geschäft ist blutig. Die alte Schwäche, lieber Pierpont. Nun, ich war so erschüttert, dass ich jetzt alles aufgeben will. Auch meinen Anteil an der Fabrik verkauft habe für 12 Millionen Dollar. Haltet ihr das nicht für richtig? Und nach eurem Sinn, der seltsam ist? Verstehst du, Mädchen? Er sah den Ochsen sterben und beschloss, statt dieses armen Ochsen den reichen Kreidel nun zu schlachten. War das richtig? Herr Mauler, warum haben Sie die Schlachthöfe zugemacht? Das muss ich wissen. Du sollst nicht fragen. Sei ruhig, wir sind uns nicht so fern. Ist nicht ein Äußerstes, dass ich die Hand herausnahm aus einem großen Geschäft, nur weil es blutig ist? Sag, dass es richtig ist und dir gefällt. Nein, sag mir nichts. Ich weiß schon, ich gebe es zu, es sind einige dadurch ins Unglück gekommen, sie haben keine Arbeit mehr, ich weiß. Es war leider unvermeidlich. Übrigens, schlechte Leute, rohes Gesindel geht lieber nicht hin. Aber sag mir, dass ich die Hand aus dem Geschäft nahm, das ist doch richtig. Ich weiß nicht, ob du im Ernst fragst. Das kommt, weil meine verdammte Stimmverstellung gewohnt ist. Drum auch weiß ich, du magst mich nicht. Sagen, ich schätze dich drum. Ach, es lief mir ist, als weht aus einer anderen Welt ein Hauch mich an. Gebt Geld her, ihr Viehschlechter, jetzt gebt Geld her. Da, nimm für die armen Leute Mädchen. Aber wisse, ich fühle keinerlei Verpflichtung und schlaf recht gut. Warum ich hier helfe? Vielleicht nur, weil mir dein Gesicht gefällt, weil es so unwissend ist, obgleich du 20 Jahre lebtest. Herr Mauler, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Können Sie ihnen nicht wirklich helfen? Ja, sag's überall. Ich billige sehr eure Tätigkeit und wollte, solche wie ihr gäb's mehr. Aber das mit den armen Leuten dürft ihr nicht so nehmen. Sind schlechte Leute. Menschen rühren mich nicht. Sie sind nicht unschuldig und selber Metzger. Doch lassen wir das. Herr Mauler, auf den Schlachthöfen sagen Sie, Sie sind schuld an dem Elend. Mit Ochsen habe ich Mitleid. Der Mensch ist schlecht. Die Menschen sind für deinen Plan nicht reif. Erst muss, bevor die Welt sich ändern kann, der Mensch sich ändern. Wart einen Augenblick. Gib ihr noch abseits, wenn sie allein ist, Geldslift. Sag für ihre Armen, dass sie es nehmen kann, ohne zu erröten. Dann aber sieh, was sie sich kauft. Wenn dies nicht hilft, ich wollte es Hilfe nicht. Dann nimm sie mit zum Schlachthof und zeig ihr ihre armen Leute, wie sie schlecht sind und tierisch, voll Verrat und Feigheit. Und dass sie selber schuld sind. Denn wisst, mir ist fast unerträglich, dass es solche gibt wie dieses Mädchen. Nichts besitzend als den schwarzen Hut und 20 Cent am Tag und furchtlos. Weg ist er. Aber das ist kein schlechter Mensch. Das ist der Erste, den unsere Trommeln aufscheuchen aus dem Gestrüpp der Niederträchtigkeit und der den Ruf vernimm. Lass dich, ich rat dir ab, nicht ein mit denen auf den Schlachthöfen. Das ist ein niedriges Pack, eigentlich der Abschaum der Welt. Ich will ihn sehen. Der Gang auf die Schlachthöfe. Sullivan's Lift zeigt Johanna Dark die Schlechtigkeit der Armen. Jetzt, Johanna, will ich dir zeigen, wie schlecht die sind, mit denen du Mitleid hast und dass es nicht am Platz ist. Sieh, dort aus dem Pförtchen in der Fabrikmauer treten zwei Männer. Gib Acht, wie der ältere Mann zum Jüngeren spricht. Vor 4 Tagen ist uns ein Mann namens Löggerniddel in den Sudkessel gefallen. Da wir die Maschinen nicht schnell genug abstellen konnten, geriet er entsetzlicherweise in die Blattspeckfabrikation hinein. Dies ist sein Rock und dies seine Mütze. Nehmen Sie und lass sie verschwinden. Sie nehmen nur einen Haken in der Garderobe weg und machen einen schlechten Eindruck. Es ist gut, sie zu verbrennen und am besten gleich. Ich vertraue dir die Sache an, weil ich dich als einen verlässlichen Menschen kenne. Ich würde meine Stellung verlieren, wenn das Zeug wo gefunden würde. Sobald die Fabrik aufgemacht wird, kannst du natürlich Löggerniddels Platz bekommen. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Smith. Gut. Schade um den Mann, der jetzt die Blattspeck in die weite Welt hinausgehen muss. Aber schade eigentlich auch um seinen Rock, der noch gut erhalten ist. Onkel Blatschbeck ist jetzt in seine Blechbüchse gekleidet und braucht ihn nicht mehr. Während ich ihn sehr gut brauchen könnte. Ach was, ich nehme ihn. Und auch die Mütze kann ich brauchen. Siehst du, das ist die Welt, wie sie ist. Mir ist übel. Aber wir wollen mit ihm sprechen. Hallo, Sie. Woher haben Sie denn diesen Rock und die Mütze? Die stammen doch von dem verunglückten Löckernidel. Bitte sagen Sie es nicht weiter, Herr. Ich werde die Sachen sofort wieder ausziehen. Ich bin sehr heruntergekommen. 20 Cent, die man in den Kunstdüngerkellern mir verdient, haben mich voriges Jahr verlockt, an der Knochenmühle zu arbeiten. Da bekam ich es an der Lunge und eine langwierige Augenentzündung. Seither ist meine Leistungsfähigkeit zurückgegangen. Und seit Februar habe ich nur zweimal eine Arbeitsstelle gefunden. Lass die Sachen an und komm heute Mittag in die Kantine 7. Du kannst dir dort ein Mittagessen und einen Dollar holen, wenn du der Frau des Löckernidel sagst, woher deine Mütze stammt und dein Rock. Aber ist das nicht roh, Herr? Ja, wenn du es nicht nötig hast. Sie können sich auf mich verlassen, Herr. Gehen wir weiter. Dort sitzt eine Frau vor dem Fabriktor. Gib Acht, was sie sagt. Ihr da drinnen, was macht ihr mit meinem Mann? Vor 4 Tagen ging er zur Arbeit, er sagte, stell mir die Suppe warm am Abend und ist bis heute nicht gekommen. Was habt ihr mit ihm gemacht, ihr Metzger? Seit 4 Tagen stehe ich hier in der Kälte, auch nachts, und warte, aber es wird mir nichts gesagt und mein Mann kommt nicht heraus. Aber ich sage euch, ich werde hier stehen, bis ich ihn zu sehen bekomme. Und wehe, wenn ihr ihm etwas getan habt. Das ist die Frau des Verunglückten. Sie weiß noch nichts. Wir wollen mit ihr sprechen. Ihr Mann ist verreist, Frau Löckernidel. Jetzt soll er wieder verreist sein. Ich will Ihnen etwas sagen, Frau Löckernidel. Er ist verreist. Und es ist für die Fabrik sehr unangenehm, wenn Sie da herumsitzen und dummes Zeug reden. Wir machen Ihnen daher ein Angebot, wozu wir gesetzlich gar nicht gezwungen wären. Wenn Sie Ihre Nachforschungen nach Ihrem Mann einstellen, dann können Sie 3 Wochen lang mittags in unserer Kantine umsonst Essen bekommen. Ich will wissen, was mit meinem Mann los ist. Wir sagen Ihnen, dass er nach Frisco gefahren ist. Der ist nicht nach Frisco gefahren, sondern es ist euch etwas passiert mit ihm und ihr wollt es verbergen. Wenn Sie so denken, Frau Löckernidel, können Sie von der Fabrik kein Essen annehmen, sondern müssen der Fabrik einen Prozess machen. Aber überlegen Sie sich das gründlich. Morgen bin ich in der Kantine für Sie zu sprechen. Ich komme nicht. Ich muss meinen Mann wiederhaben. Ich habe niemand außer ihm, der mich erhält. Nun, Johanna, wird sie wohl kommen? Sie wird nie kommen. Viel mögen sein 20 Mittagessen für einen Hungrigen, aber es gibt mehr für ihn. Gehen wir weiter. Dort vor der Fabrikkantine stehen 2 Männer, die durch das Fenster hineinschauen. Gib Acht, was sie sagen. Dort an der Theke sitzt der Antreiber, der daran schuld ist, dass ich meine Hand in die Blechschneidemaschine brachte und frisst sich den Bauch voll. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das Schwein zum letzten Mal auf unsere Kosten vollfrisst. Gib mir lieber deinen Prügel, der meine bricht vielleicht gleich ab. Bleib hier stehen, Johanna. Ich will mit ihm reden und wenn er herkommt, dann sag, du suchst Arbeit. Dann wirst du sehen, was das für Leute sind. Hallo, Sie. Bevor Sie sich zu etwas Unklugem hinreißen lassen, möchte ich Ihnen gerne einen günstigen Vorschlag machen. Ich habe jetzt keine Zeit, Herr. Schade. Es wären Vorteile für Sie damit verbunden gewesen. Machen Sie es kurz. Wir dürfen unseren Mann nicht verpassen. Er muss heute seinen Lohn beziehen für dieses unmenschliche System, für das er den Antreiber macht. Ich hätte einen Vorschlag, wie Sie sich helfen könnten. Ich bin Inspektor in der Fabrik. Es ist sehr unangenehm, dass der Platz an Ihrer Maschine leer geblieben ist. Die meisten Leuten ist das zu gefährlich. Gerade weil Sie so viel aufheben, wegen Ihrer in die Maschine gekommenen Finger gemacht haben. Es wäre natürlich sehr gut, wenn wir wieder jemand für den Posten hätten. Wenn Sie zum Beispiel jemand dafür brächten, wären wir sofort bereit, Sie wieder einzustellen. Ja, Ihnen sogar einen leichteren und besser bezahlten Posten zu geben wie bisher. Vielleicht gerade den Posten des Vorarbeiters. Sie machen mir einen scharfen Eindruck. Und der da drinnen hat sich zufällig in der letzten Zeit missliebig gemacht. Sie verstehen. Sie müssten natürlich auch für das Tempo sorgen. Und vor allem, wie gesagt, jemand finden für den Platz an der, wie ich zugebe, schlecht gesicherten Blechschneidemaschine. Da drüben zum Beispiel steht ein Mädchen, die Arbeit sucht. Auf das, was Sie sagen, kann man sich verlassen. Ja. Die da drüben, die macht einen schwachen Eindruck. Der Platz ist nicht für Leute, die rasch müde werden. Aber was geht mich das an? Guten Morgen. Sie suchen Arbeit? Ja. Sagen Sie, Sie sehen doch gut. Nein. Ich habe voriges Jahr in den Kunstdüngerkellern gearbeitet, an einer Knochenmühle. Da bekam ich es auf der Lunge und eine langwierige Augenentzündung. Seither ist meine Leistungsfähigkeit stark zurückgegangen. Ich bin seit Februar ohne Stellung. Ist es ein guter Platz? Der Platz ist gut. Es ist eine Arbeit, die auch schwächere Leute wie Sie machen können. So. Ja. Ich habe gehört, die Arbeit an dieser Maschine sei gefährlich für Leute, die rasch müde werden. Ihre Hände werden unsicher und dann greifen sie in die Messer. Das ist alles nicht wahr. Sie werden erstaunt sein, wie angenehm die Arbeit ist. Sie werden sich an den Kopf greifen und sich fragen, wie können die Leute nur so lächerliche Geschichten über diese Maschinen erzählen? Zeig uns doch einmal deine Hand. Wo bist du denn deine Finger losgeworden? Gehen wir weiter. Jetzt fürchte ich mich fast weiterzugehen. Denn was werde ich noch sehen? Wir wollen uns die Kantine anschauen. Dort sitzt Frau Löckerniedl und spricht schon mit dem Kellner. Wenn Sie nichts essen, müssen Sie hinausgehen. Nein, ich warte auf jemand, der heute oder morgen kommen wollte. 20 Mittagessen? Dann könnte ich essen. Dann ginge ich jeden Tag in die Kantine essen. Und dann hätte ich gegessen. Was gibt es heute Mittag? Erbsen. Wahrhaftig, dort sitzt sie. Geh und bring ihr selbst das Essen. Vielleicht besinnt sie sich, wenn sie dich sieht, Johanna. Ich dachte, sie wäre ganz fest und fürchtete, sie käme morgen doch. Und jetzt lief sie schneller als wir hierher und ist schon da und wartet schon auf uns. Ihr Essen, Frau Löckernickel. Sie sind heute schon da. Ich habe nämlich seit 2 Tagen nicht gegessen. Sie wussten doch nicht, dass wir heute schon kommen. Das ist richtig. Bitte geben Sie mir meinen Teller. Auf dem Weg hierher habe ich sagen hören, Ihrem Mann sei in der Fabrik etwas zugestoßen, woran die Fabrik schuld ist. Ach so. Sie haben sich Ihr Angebot wieder überlegt. Ich kann also die 20 Essen nicht bekommen. Sie haben sich doch aber mit Ihrem Manne gut verstanden, wie ich höre. Mir sagten Leute, Sie haben niemand außer ihm. Ja. Wissen Sie, ich habe schon seit 2 Tagen nicht gegessen. Wollen Sie mir nicht den Teller geben? Da ist er. Wollen Sie nicht wenigstens bis morgen warten? Wenn Sie Ihren Mann aufgeben, wird niemand mehr nach ihm fragen. Nimm's nicht. Nein, jetzt esse ich. Mein Mann ist nach Frisco gefahren. 3 Wochen lang, Johanna, wird sie kommen und fressen, ohne aufzusehen, wie ein Tier. Oh Gott. Dort kommt der Junge mit dem Rock und der Mütze des verunglückten Löckernägel. Hallo, Sie. Sie haben da eine hübsche Mütze. Wo haben Sie die her? Gekauft. Wo haben Sie sie denn gekauft? Die habe ich in keinem Laden gekauft. Woher haben Sie sie dann? Die habe ich von einem Mann, der in einen Sudkessel gefallen ist. Mir ist schlecht geworden. Lassen Sie den Teller stehen. Ich komme zurück. Ich komme jeden Mittag hierher. Fragen Sie nur den Herrn da. Jetzt? Johanna, denke ich, hast du gesehen, wie schlecht die sind, mit denen du Mitleid hast, und dass ihre Schlechtigkeit ohne Maß ist. Wie aber beherrschest du ihre Schlechtigkeit? Wie nützt ihr sie aus? Siehst du nicht, dass es auf ihre Schlechtigkeit regnet? Sicherlich gern hätte sie doch treu gehalten ihren Mann wie andere auch und nach ihm gefragt, der ihr Unterhalt gab, eine Zeit lang noch, wie es sich gehört. Aber der Preis war zu hoch, der 20 Essen betrug. Und hätte der junge Mensch, auf den sich jeder Schurke verlassen kann, der Frau des Toten den Rock gezeigt, wenn es nach ihm gegangen wäre. Aber der Preis erschien ihm zu hoch. Und warum sollte der Mann mit dem einen Arm nicht mich warnen, wenn nicht der Preis so kleiner Rücksicht für ihn so hoch wäre, sondern verkaufen den Zorn, der gerecht ist, aber zu teuer? Ist ihre Schlechtigkeit ohne Maß, so ist ihre Armut auch. Nicht der armen Schlechtigkeit hast du mir gezeigt, sondern der armen Armut. Zeigtet ihr mir der armen Schlechtigkeit, so zeige ich euch der schlechten Armen Leid, Verkommenheit, voreiliges Gerücht, sei widerlegt durch ihr elend Gesicht. Pierpont Mauler und sein Makler Sullivan Swift, die ihre Vorkehrungen getroffen haben, in freudiger Erwartung eines schwarzen Tages für die Chicagoer Viehbörse. Jetzt, Swift, kommt der Tag, wo unser guter Graham und auch alle, die mit ihm den billigsten Viehpreis abwarten wollten, das Fleisch einkaufen müssen, das sie uns schulden. Sie werden teuer kaufen, denn das, was heute an Vieh am Markt Chicagos brüllt, ist unser Vieh. Und jedes Schwein, das Sie uns schulden, müssen Sie bei uns einkaufen. Und da ist es teuer. Und jetzt lass los all deine Aufkäufer, Sleeve, auf dass sie die Viehbörse peinigen mit ihren Fragen nach allem, was einem Rind und einem Schwein nur irgend ähnlich sieht, damit der Preis steigt. Sleeve, treib den Preis auf 80. Dann sind diese Gram so ungefähr wie ein Schlamm, in den wir unseren Fuß, nur um die Form mal wieder zu sehen, eindrücken. Ich will auch kein Quäntchen Fleisch herauslassen, damit ich Ihnen diesmal die Haut endgültig abziehe, wie es mir Natur ist. Ich freue mich, Mauler, dass du wieder der letzten Tage Schwäche abgelegt. Und jetzt gehe ich zusehen, wie sie Vieh einkaufen. Bei uns, die Ärmsten. Man müsste jetzt dieser verdammten Stadt endlich die Haut abziehen und diesen Burschen das Fleischgeschäft erklären. Pierpont Mauler, erklärt der Johanna Dark die Unentbehrlichkeit des Kapitalismus und der Religion. Denk nichts Falsches, nicht wie ein Dummkopf über Geld denkt, als etwas Zweifelhaftes. Bedenk die Wirklichkeit und platte Wahrheit, vielleicht nicht angenehm, aber doch eben wahr, dass alles schwankend ist und preisgegeben dem Zufall, beinahe der Witterung, das menschliche Geschlecht. Geld, aber ein Mittel, einiges zu verbessern und sei es für einige nur. Außerdem dieser Aufbau seit Menschengedenken errichtet, wenn auch immer aufs Neue, weil immer verfallen, doch ungeheuer, wenn auch Opfer fordern, sehr schwierig herzustellen, immerfort und mit Gestöhn immerfort hergestellt, aber doch unvermeidlich abpressend der Ungunst des Planeten das Mögliche, wie immer dies sei, viel oder wenig. Und also alle Zeit von dem Besten verteidigt. Denn Sie, wenn ich, der viel dagegen hat und schlecht schläft, auch davon abgehen wollt, das wäre, als wenn eine Mücke davon ablässt, einen Bergrutsch aufzuhalten. Ich würde ein Nichts im selben Augenblick. Und über mich ging's weiter. Denn sonst müsst alles umgestürzt werden von Grund aus und verändert der Bauplan von Grund aus nach ganz anderer, unerhörter, neuer Einschätzung des Menschen, die ihr nicht wollt, noch wir. Denn dies geschehe ohne uns und Gott, der abgeschafft wird, weil ganz ohne Amt. Darum müsst ihr mitmachen. Und wenn ihr schon nicht opfert, was wir auch nicht von euch wollen, so doch gut heißen die Opfer, kurz und gut, ihr müsst Gott wieder aufrichten, die einzige Rettung und für ihn die Trommel rühren, auf das er Fuß fasse in den Quartieren des Elends und seine Stimme erschalle auf den Schlachthöfen. Das würde genügen. Der Fleischkönig Pierpont Mauler empfängt den Bericht über den Hergang der großen Börsenschlacht, in der er durch die Schuld seines Maklers sein Vermögen einbüßt. Erlaube, Mauler, dass wir dir in Kürze den Hergang jener Schlacht erläutern, die seit heute Morgen 7 Stunden dauernd uns alle in den Abgrund stieß. Du hieltest uns durch Kontrakte Fleisch zu liefern an dich. Also in diesen Tagen Fleisch zu kaufen und sei es von dir, denn nur du hattest Fleisch. Als du nun gingst um 12, drückte dein Mann den Hals uns enger zu. Mit hartem Zuruf trieb er die Preise ständig höher, bis sie auf 95 standen. Da gebot die alte Nationalbank Einhalt. Blökend pries sie die gute Greisin, voll Verantwortung kanadisches Jungvieh auf den zerrütteten Markt, und zitternd standen die Preise. Aber dein Mann, der wahnsinnige Smith, kaum ansichtig geworden, der paar weißgereizten Östlein, packt sie zu 95, wie ein Besoffener, der schon ein Meer aussofft, immer noch durstig, einen einzelnen Tropfen gierig aufschlägt. Schaudernd sah es die Greisin. Freilich sprangen ihr zur Seite, zu Spitzen die Alte, Löw und Levi, Wallops und Freihem, die Westrenommierten und Verpfändeten, was sie besaßen, sich selbst bis zum letzten Radiergummi, dafür, dass sie herbeischafften in 3 Tagen aus Argentinien und Kanada das letzte Rind, auch das Ungeborene versprachen sie, rücksichtslos zu erfassen. Auch alles Rindähnliche, kalbhafte, schweinemäßige. Mit schreibt, nicht in 3 Tagen, holt. Und treibt den Preis hoch. Und die Bankinstitute, Tränen überflutet, stürzten sich in den Endkampf. Denn sie mussten liefern, also kaufen. Levi selbst schlug einen von Smiths Maklern schluchzend in den Leib. Breitman riss sich die Haare aus dem Bart, schreiend 96. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Elefant zufällig hineingeraten, einfach zerdrückt worden wie eine Beere. Selbst die Stifte, von Verzweiflung erfasst, verbissen sie stumm ineinander, wie die Rosse in alter Zeit unter den kämpfenden Reitern sich in die Flanken verbissen. Volontäre, berühmt durch ihr mangelndes Interesse, hörte man an diesem Tage mit den Zähnen knirschen. Und immer noch kauften wir, denn wir mussten kaufen. Da sagte Smith 100. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. So war die Stille und so auch still fielen in sich zusammen die Bankinstitute, zertretenen Schwämmen gleich, einstmals mächtig und fest einstellend die Atmung und die Zahlung. Leise sagte Levi der Greis, und alle hörten's: Jetzt haltet euch an die Packhöfe selber. Wir können die Verträge nicht mehr erfüllen. Und also legten sie Fleischpacker um Fleischpacker mürrisch die Packhöfe, die stillgelegten, nutzlosen euch zu Füßen, dir und Smith, und gingen nach hinten. Und die Sensale und Vertreter schlossen ihre Mappen. Und ächzend, wie befreit, in diesem Augenblick, da kein Vertrag mehr seinen Kauf erzwang, setzte das Rindfleisch sich ins Bodenlose. Den Preis nämlich war es gegeben, von Notierung zu fallen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, tief ins Unendliche hinab. Bei 30 erst hielten sie. Und so wurd, Mauler, dir dein Vertrag wertlos, Hat uns am Hals zu halten, habt ihr uns erwürgt. Was nutzt, den toten Mann am Hals zu halten? Die Chöre der Schlächter und Viehzüchter. Antworten der sterbenden Johanna Dark. Denn es ist eine Kluft zwischen oben und unten, größer als zwischen dem Berg Himalaya und dem Meer. Und was oben vorgeht, erfährt man unten nicht, und nicht oben, was unten vorgeht. Und es sind zwei Sprachen, oben und unten, und zwei Maße zu messen. Und was Menschengesicht trägt, kennt sich nicht mehr. Soll der Bau sich hoch erheben, muss es unten und oben geben. Darum bleibt an seinem Ort jeder, wo er hingehört. Fort und fort tue er das ihm Gemäße, da er, wenn er sich vergäße, unsere Harmonien stört. Unten ist der untere wichtig. Oben ist der richtige richtig. Wehe dem, der je sie riefe, die unentbehrlichen, aber begehrlichen, die nicht zu missenden, aber es wissenden Elemente der untersten Tiefe. Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Hörspiel nach dem Theaterstück von Bertolt Brecht. Die Personen und ihre Sprecher waren Pierpont Mauler, Fritz Kortner, Johanna Dark, Carola Neher, Frau Lackernedl, Helene Weigel, Vorarbeiter Ernst Busch, sowie Peter Lorr, Friedrich Gnass, Otto Kronburger und Paul Bild. Regie Alfred Braun. Sie hörten eine Produktion der Funkstunde Berlin 1932.